war zu Köln es doch von dem mit Heinzel Männchen so bequem. Denn war man faul, man legte sich hin auf die Bank und pflegte sich. Da kamen bei Nacht im Mannesgedach die Männlein und schwärmten und klappten und lärmten und rupften und zupften. Die Männlein, sie lärmten und klappten und schwärmten und hüpften und trabten und putzten und schabten. Und ehe ein Faulpelz noch erwacht, war all sein Tagewerk bereits gemacht. Die Zimmerleute streckten sich hin auf die Bank und reckten sich. Indessen kam die Geisterschar und sah, was da zu zimmern war. Der Meißel und Beil und Segel ein, der Meißel und Beil und Segel ein. Sie sägten und stachen und hieben und brachen und stachen und hieben und brachen. Sie sägten, sie stachen, sie hieben und brachen, berappten und kappten, berappten und kappten. Sie sägten die Falken und setzten die Balken, wie sich's der Zimmermann versah. Knapp stand das ganze Haus. Schon fertig da. Beim Bäckermeister war nicht Not, die Heinzelmännchen backten Brot, die faulen Burschen legten sich, die Heinzelmännchen regten sich und ächzten daher mit den Säcken so schwer und ächzten daher mit den Säcken so schwer und kneteten tüchtig und wogen es richtig und kneteten tüchtig und wogen es richtig und oben und schoben und fegten und backten und klopften und hackten. Die Bursche schnarchten noch im Chor, da ruht das Blut, das Neue. Fleischer ging es just so zu, Gesell und Bursche lag in Ruh. Indessen kamen die Männlein her und hackten das Schwein wie kreuz und quer. Das ging so geschwind wie die Mühl im Wind. Die klopften mit Beilen, die schnitzten an Steinen. Die spielten, die wühlten und mengten und wischten und stopften und wischten und mengten und wischten und stopften und wischten und taten Gesell die Augen auf, wackeln die Wurst da schon im Ausverkauf. beim Schenken war es so, es trank der Küfer, bis er niedersank, am hohlen Fasse schlief er ein. Die Männlein sorgten den Wein und schliefelten fein alle Fässer ein und rollten und hoben mit Winden und Gruben und schlägten und zänkten und gossen und panschen und gossen und panschen und winkten und panschen und gossen und panschen und winkten und panschen. Der Käfer doch erwacht, war schon der Wein geschüt und fein gemacht. Ein Schneider hatte große Pein, der Staatsrock sollte fertig sein, warf hin das Zeug und legte sich hin auf das Ohr und pflegte sich. Da schlüpften sie fisch in den Schneidertisch und schnitten und rückten und nähten und stickten und fassten und passten und strichen und guckten und fassten und passten und strichen und guckten und fassten und passten und zupften und rückten. Und eh mein Schneiderlein erwacht, war Bürgermeisters Rock bereits gemacht. Neugierig war des Schneiders Weib und macht sich diesen Zeitvertreib, streut Erbsen hin die andere Nacht. Einzelmännchen kommen sacht. Eins fährt nur aus, schlägt hin im Haus, die Gleiten von Stufen, den Klumpen in Kufen. Die fallen mit Schallen, die lärmen und schreien, die lärmen und schreien, vermaledeien. Sie springt hinunter auf den Schall. Muss kratzen und schaben und schmiegen und biegen und klopfen und hacken und kochen und backen. Ach, was es noch wie damals wär, doch kommt die schöne Zeit. Ein Gruß. großer Meister, dir künstliche Werke fügt. Wenngleich ihr Gang nicht immer dem törichten Wunsche genügt. Ich wollte, sie wäre rascher gegangen an manchem Tag. Ich wollte, sie hätte manchmal verzögert den raschen Schlag. In meinen Leiden und Freuden, in Sturm und in der Ruh, was immer geschah im Leben, sie pochte den Takt dazu. Am Sarge des Vaters, sie schlug an des Freundes Bar, sie schlug am Morgen der Liebe, sie schlug am Traualtar, sie schlug an der Wiege des Kindes, sie schlägt ins Gott noch oft. Wenn bessere Tage kommen, wie meine Seele es hofft. Und war sie auch manchmal träger und drohte zu stocken ihr Lauf, so zog der Meister immer großmütig sie wieder auf. Doch stände sie einmal still, dann wär's um sie geschehen. Kein anderer als der sie fügte, bringt die Zerstörte zum Gehen. Dann müsst ich zum Meister wandern, der wohnt am Ende wohl weit, wohl draußen jenseits der Meere, dankbar kindlichem Flehen. Sieh, Herr, ich hab nichts verdorben. Sie blieb von selber seinem Hilgefolge ritt der kühne Held Harald. Sie zogen in des Mondeschein durch einen wilden Wald. Sie tragen manche Kämpfe von die hoch im Winde weit. Sie singen manches Siegeslied, das durch die Berge hallt. Was rauschet, rauschet im Gebüsch, was wiegt sich auf den Baum? Was singt aus den Wolken sich, was taucht aus Meeresschaum? Was wiegt den Blumen um und um, was singt so wonniglich? Was tanzt durch der Krieger rein, schwingt auf die Rosse sich? Rast. Es ist der Elfen leichte Schar, ihr hilft kein Widerstand. Schon sind die Krieger all dahin, sind all im Feenland. Nur eine Beste blieb zurück, der kühne Held Harald. Er ist vom Wirbel bis zur Sohle in harten Stahl geschnallt. All seine Krieger sind entrückt, da liegen Schwert und Schild. Die Rosse ledig, ihrer Herr, sie gehen im Walde wild. In großer Trauer ritt von dann der stolze Held Harald. Er ritt allein im Mondenschein und durch den Wald. Frisch und klar, er springt vom Rosse schnell. Er schnallt vom Haupte sich den Helm und trinkt vom kühlen Quell. Doch wie er kaum den Durst gestillt, versagt ihm Arm und Bein. Er muss sich setzen auf den Fels und nickt und schlummert ein. Stein schon manche hundert Jahr, das Haupt gesenket auf die Brust mit grauen Bart und Haar. Wann Blitze zucken, Donner rollt, wann Sturm erbraust im Wald, dann greift er träumend nach dem Schwert der alte Held Harald. Sausen für und für. Hispanische Mönche, schließt mir auf die Tür. Lasst ihr mich ruhen, bis Glockenton mich weckt. Der Zunge wird euch in die Kirche schreckt. Bereitet mir, was euer Haus vermag, ein Ordenskleid und einen Sarkophag. Mich ein, mir als die Hälfte dieser Welt war ein. Das Haupt, das nun der Schere sich bequemt, mit mancher Krone war. Alter Rat. auf die Tür. Meister Odus, der Schmied auf Helgoland, verlässt den Amboss um Mitternacht. Es heulet der Wind am Meeresstrand, da pocht es an seiner Türe mit Macht. Heraus, beschlag mir mein Ross, ich muss so weit und der Tag ist nah. Meister Odulf öffnet der Türe Schloss und ein stattlicher Reiter steht vor ihm da. Schwarz ist sein Panzer, sein Helm und Schild, an der Hüfte hängt ihm ein breites Schild. Sein Rappe schüttelt die Mähne gar wild und stampft mit Ungeduld die Erd. Wo er so spät? Wohin so in Norderney will ich gestern ein, mein Pferd ist rasch, die Nacht ist hell. Vor der Sonne muss ich in Norwegen sein. Hättet ihr Flügel, so glaubt ich's gern. Mein Rappe, der läuft wohl mit dem Wind, reichet schon da und dort ein Stern. Drum her mit dem Eisen und mach geschwind! Meister Odulf nimmt das Eisen zur Hand. Es ist zu klein. Da dient es sich aus. Und wie es wächst um das Hofes Rand, da ergreifen die Meister Band raus. Der Reiter sitzt auf, es klirrt sein Schwert. Nun, Meister Olaf, gute Nacht. Schlacht. Der Rappe schießt fort über Land und Meer, um Odins Haupt er glänzet ein Licht. 12 Uhr.